Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute ohne das Fernsehen. Wir sind unter uns hier im Radio bei 1Live. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer freitags. Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin der Nacht ist Julia. Julia ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Julia. Hallo. Ich rufe an, weil ich ein kleines Problem habe. Und erzähl. Zwar bin ich seit 3 Jahren in einer festen Beziehung mit meinem Freund. Auch super glücklich und wir haben auch schon Heiratspläne und alles. Nur seit 1,5 Jahren und ganz fest seit circa 3 Monaten kommt bei mir der Wunsch auf, es mal mit einer Frau zu probieren. Wie kommt denn der Wunsch? Fällt der vom Himmel? Nein, ich weiß es nicht. Also ich habe mich natürlich mit Freunden mal darüber unterhalten, was man da, wie die darüber denken und so. Und ich habe auch eine beste Freundin, die hat gesagt, falls wir irgendwann mal solche Auslebungen haben sollten, dann nur miteinander, weil wir uns vertrauen. Und ich weiß nicht, jetzt, wenn ich was darüber höre oder so, denke ich, ach ja, man könnte ja. Und wenn ich im Fernsehen... Naja, aber die Frage war, fällt das vom Himmel? Wie kommt so eine Lust in einem auf? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie dieses Bedürfnis einfach... Wie bemerkst du das Bedürfnis? Bemerkst du das, wenn du Frauen auf der Straße siehst und die scharf aussehen, dass du denkst, da möchte ich gerne mal ran? Nee, eher wenn Freundinnen bei mir sind, mit denen ich mich echt gut verstehe, dass ich denke, und sie jetzt einfach mal küssen, einfach mal streicheln. Also eher so die Kuschel- und Erotik-Schiene, ja. Nicht so in erster Linie die heiße Sex-Sehnsucht. Ja. Ja. Also wirklich einfach mal aus. Wie weit gehen denn die Fantasien? Also es ist schon manchmal so weit, dass ich, wenn mein Freund und ich Sex haben, dass ich überlege, wäre es mit einer Frau jetzt anders? Also, oder das ist natürlich schon, also wenn du mit deinem, sprechen wir klar aus, wenn du mit deinem Freund Sex hast, kann es passieren, dass du dir vorstellst, dein Freund wäre ein Mädchen. Ja, also jetzt nicht direkt beim Geschlechtsakt, aber beim Vorspiel oder so. Wenn dann wieder so der Punkt kommt, dass er mal wieder fragt, gefällt dir das? Und ich denke, eine Frau würde das bestimmt wissen, ob mir das gefällt oder nicht. Und da wäre das viel leichter, glaube ich. Früher gab es dererlei Sehnsüchte und Empfindungen überhaupt nicht? Nee. Nee. Weiß denn dein Freund von dem, was da in dir umgeht im Moment? Ich habe Andeutungen gemacht. Also und? Im Sinne von, würde dir das mal gefallen, noch eine Frau dazu? Oder was würdest du machen, wenn ich mal sagen würde, ich würde gern mal mit einer Frau was anfangen? Und von ihm kommt absolute Ablehnung. Er sagt, damit könnte er überhaupt nicht umgehen und unsere Sexualität gehört nur uns beiden, da soll kein Dritter mit zu oder er könnte es nicht verkraften, wenn ich mit einer Frau was hätte. Und klarer Standpunkt, der es für dich natürlich sehr schwer macht. Ja, und ich will ihn auch nicht verlieren und ich bin mir auch sicher, dass ich hetero bin und es ist einfach nur dieser Wunsch, es einmal auszuprobieren. Einmal zu gucken. Einmal. Nur einmal. Also ich weiß ja nur nicht, ob es mir dann gefällt, ich dann sagen, weiter möchte. Wie ich dich kenne, machst du es dann einmal. Ja. Und dann geht's erst richtig los. Ja, also so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe einfach nur bisher gedacht, es einmal auszuprobieren und... Ach, Julia, wenn du jetzt bloß nicht in einer festen Beziehung wärst, dann würde ich sagen, ran an die Röcke, ne? Ja. Aber so ist es natürlich eine Sache, wenn du in einer... Die Beziehung ist glücklich. Ihr denkt an Heirat, sagst du. Ja. Ich finde, dass man nicht jedem Gelüst, jeder Lust in sich nachgehen sollte. Nur weil die gerade mal in einem vorkommt, diese Lust. Und es ist ja auch nicht so was ganz Gravierendes, dass du jetzt sagst, ich habe mich jetzt total in eine bestimmte Frau verliebt. Und es ist ja einfach nur so ein, du möchtest gerne diese Erfahrung mal machen. Ja. Und jetzt steht auf der anderen Seite aber der Partner, dein Freund, dein vielleicht zukünftiger Mann, der sagt, nee, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist nicht meine Welt. Dann würde ich so erstmal spontan sagen, dann lass es auch sein. Vielleicht ergeben sich später irgendwann Möglichkeiten, vielleicht sogar zusammen mit deinem Freund, vielleicht ändert er ja auch mal seine Meinung, dieses zu erleben. Ja. Aber was würde, man muss es ja mal durchspielen, was würde passieren, wenn du es jetzt auf Biegen und Brechen tust und er erfährt es? Ja, das wäre... Dann ist es schon hinterhaussigen schief, ne? Knack für die Beziehung schon, ja. Oder hast du schon mal mit der Variante geliebäugelt, es heimlich zu machen? Also ich liebäugel damit, es meiner Freundin zu sagen, dass ich es gern würde und zu gucken, wie sie drauf reagiert. Hab natürlich auch Angst, dass sie total abweisend reagiert und gar nicht. Aber das ist doch die damals gesagt hat, wenn, dann mit uns beiden. Ja, aber es kam dann im Nachhinein ja auch immer noch der Kommentar, aber ich niemals, ne? Aber wieso sagt sie erst, wenn wir beide, aber ich niemals? Das gibt doch keinen Sinn. Ja, ich weiß das nicht. Also es ist so, dass wir darüber gesprochen haben und wir reden auch ganz offen über die Sexualität, die wir mit unseren Partnern haben und auch über so Sachen wie mit einer Frau mal und dass Frauen ja eher wissen würden, wie es ist. Aber ich habe Angst, dass sie dann sagt, es war zwar mal so scherzhaft gesagt, aber so wirklich will ich es nicht machen und dann den Kontakt abbricht. Also. Ja, so schnell bricht man den Kontakt doch nicht ab. Wenn sie die beste Freundin ist, dann sagt die höchstens maximal nee, aber die wird ja nicht vor Entsetzen dann die Stadt verlassen und dich nicht mehr treffen wollen. Also so schlimm ist ja der Wunsch nun auch nicht. Ich würde noch mal gerne auf eure Sexualität zurückkommen, zwischen dir und deinem Freund. Ist das mit der Frau jetzt eigentlich doch mehr nur so eine fixe Idee? Oder mich macht das ein bisschen stutzig, dass du sagtest, wenn ihr miteinander schlaft, dass du dann unter Umständen an Frauen denkst. Befriedigt dich das nicht mehr richtig mit ihm? Es befriedigt mich schon. Ich habe aber das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Also er ist total zärtlich. Ich kann nicht sagen, dass er jetzt mir nichts gibt oder so, aber ich habe immer das Gefühl, irgendwas fehlt da, dass er irgendwas nicht so hinkriegt, wie ich es gern hätte. Und wir versuchen immer darüber zu sprechen und ich versuche ihm zu sagen, wie ich es gern möchte und was mir gefällt. Aber im Endeffekt läuft es dann doch darauf hinaus, dass ich dann irgendwie denke, es war zwar schön, aber es fehlt was. Nur ist natürlich nicht unbedingt gesagt, dass dir das eine Frau geben kann, was da fehlt. Was fehlt denn? Kannst du das konkretisieren? Ja, die Berührung. Also Sinn von ihm. Er ist nicht zärtlich genug. Er ist nicht zärtlich genug, genau. Und ich habe das Gefühl, ich denke, dass eine Frau das besser machen könnte von den Berührungen her, weil man ja weiß, was einem selbst gefällt und dann natürlich auch der anderen Frau das geben könnte, weil man ja von sich auch schon weiß, das mag ich, das mag ich nicht. Tja. Und ich habe Angst, wenn es jetzt wirklich so weit kommt, dass wir heiraten und dass sich das immer mehr ausbreitet. Und aber ich meine, das ist ja so ein Punkt, wo du vielleicht auch noch bei ihm mehr ansetzen könntest, dass du dieses noch klarer formulierst, dass du unzufrieden bist. Du musst der Knabe sich mal ein bisschen mehr anstrengen. Ja. Vielleicht hast du das auch noch nicht vehement genug gesagt. Vielleicht wäre deine Sehnsucht nach einer Frau gar nicht so groß, wenn das noch besser funktionieren würde zwischen euch beiden. Könnte sein, ne? Könnte sein. Wobei die Neugierde wahrscheinlich auf jeden Fall da ist. Ja, ne? Bestehen tut sie. Und nachdem ich es ausgesprochen habe, kam von ihm jedes Mal, wenn eine Freundin bei mir übernachtet, die pure Eifersucht auf. Ne? Man telefoniert und dann heißt es, bleib brav. Das Problem ist auch noch, dass wir sehr weit auseinander wohnen. Und dann kommt in der Kommentar, bleib brav. Und ich immer so, ja, was soll denn passieren? Und er so, ja, wir haben doch schon mal drüber gesprochen. So, wenn er dir da jetzt so ein bisschen die Hürde heiß macht, dann würde ich das auf der anderen Seite aber auch machen und ihm auch das noch klarer sagen, dass ich da einfach was vermisse in der Sexualität. Ja. Finde ich sehr wichtig, vor allen Dingen, wenn ihr eine Zukunft plant, nicht, dass du da gefrustet in die Ehe reingehst. Ja. Ne? So, und was das Ausprobieren anbelangt, weißt du, wenn es jetzt bei dem einen Mal bliebe, ne, dann würde ich noch sagen, du lieber Gott, mach's mal, schwamm drüber und dann hast du es erlebt. Aber ich weiß nicht, ob man da nicht irgendwas aufreißt und du kommst natürlich in Loyalitätskonflikt mit deinem Freund. Ja. Und das darf nicht sein, wenn das deine Beziehung ist und eure Zukunft, darf man nicht wegen einer solchen Neugierde das aufs Spiel setzen. Ja, vor allen Dingen finde ich es ganz schlimm, es heimlich zu tun und ihm nicht zu sagen, weil wie geht man dann in eine Ehe rein? Weil das ist ja auch ein Betrug, ob jetzt mit einer Frau oder mit einem Mann ist. Also wäge du jetzt ab, ob das einfach wirklich nur so ein Gelüst ist, wie wir alle irgendwelche Gelüste haben, wo man dann sagt, okay, ich hätte es ganz gerne mal, aber die Welt geht auch nicht unter, wenn ich es nicht habe. Setz einfach Prioritäten, was dir wichtiger ist, und entscheide dich dann für die Seite. Aber was ich auf jeden Fall finde, ist, dass du dich mit deinem Freund noch eingehend unterhalten solltest über dein Unbefriedigtsein in der Sexualität. Mhm. Das finde ich. Okay. Julia. Gut. Alles Gute. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, dir auch. Ja, tschüss. Okay, tschüss. Ihr Lieben, Telefonnummer 0800 5678 111. Hier ist Radio 1 Live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir sind heute hier ausschließlich im Radio und nicht im Fernsehen. Fernsehen, was gibt's denn im Fernsehen? Fernseher läuft hier. Wow, Bilder von oben. Space Night, die Erde, wie sie sich dreht im Universum. Sonst gibt es da aber auch gar nichts zu sehen, und bleibt mal schön hier im Radio bei uns. Zum Beispiel begrüße ich jetzt, und den könnt ihr dann auch kennenlernen, den Michael. Michael ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Michael, geh mal mit dir näher ans Telefon, damit ich dich schön nah an mir habe. Ja, ist so besser? So, genau. Um was geht's? Wunderbar. Ja, also ich ruf an, also ich sag's mal ganz offen raus, ich onaniere gern. Wer tut das nicht? Ich auch. Ja, gut, aber ich tue es normalerweise nicht zu Hause im Bett oder so, also das gibt mir irgendwie nicht den richtigen Kick. So, sondern? Im Bett? Also, was ich da mal rausbekommen habe, also was mir Spaß macht, ist, ich gehe an öffentliche Plätze, also wo viele Leute sind, und onaniere da. Du bist ein Exhibitionist. Nein, bin ich nicht. Onanierst du so, dass die Menschen dich dabei sehen, oder machst du es versteckt? Ich onaniere teilweise so, dass die Leute mich sehen, aber nicht, dass sie sehen, dass ich onaniere. Wie stelle ich mir das genau vor? Du stehst hinter einem Strauch, man sieht nur deinen Kopf und unten nicht, oder wie? Nein, zum Beispiel, also was ich total geil finde, ich gehe etwas ins Kino. Ja. Und dann, du kennst das ja, wenn die Werbung noch läuft, laufen Leute hin und her. Aha. Dann sitze ich im Kino. Mhm. Und da habe ich immer eine Jacke dabei, dann lege ich mir dann so über den Schoß. Mhm. Und dann fange ich eigentlich an zu onanieren. Achso, also da besteht der Thrill darin, entdeckt werden zu können. Genau, es könnte eventuell sein, aber du entblößt dich nicht völlig. Und, ich entblößt mich nicht völlig, nein. Ja. Weil das finde ich geschmackslos. Ja. Sowas zu machen, weil das geht ja nicht. Bist du schon mal erwischt worden? Ich bin einmal erwischt worden, ja. Und was war, in welcher Situation war das genau? Wie gesagt, ich gehe auch öfters in irgendwelchen Märkten, im Baumarkt gehe ich öfters, da habe ich schon mal hinter dem Teppichboden Paternoster, kennst du das, wo die Teppiche so immer so rumfahren? Ja, wo du es jetzt sagst, da kenne ich, oder? Dahinter hast du onaniert, oder wie? Dahinter habe ich schon mal onaniert und war nicht so irgendwie Neueröffnung und das war, fand ich ziemlich cool. Ja. Aber wo ich erwischt worden bin, das war bei uns im Extra, kann ich das sagen, also im Getränkeladen, Und da habe ich mich, wo die Leergutannahme ist, da habe ich mich dahinter versteckt. Und das war Samstag, kurz vor Feierabend. Ja. Also waren ziemlich viele Leute da. Ja, da war ich halt gerade so bei der Sache. Und da ist da ein, ich denke mal ein Lagerarbeiter. Der ist mit so einem Hubwagen, ist da vorbeigefahren. Hab mich gesehen. Ist das wahr, was du mir erzählst? Ja, natürlich. Ich bin gerade ein bisschen zweifelnd. Verarscht er dich jetzt? Nein. Könnte ja sein, ne? Im Getränkemarkt. Gesehen? Und da kommt der Lagerarbeiter vorbeigefahren. Ja, und der hat mich gesehen und geschrieben, was machen Sie denn da? Ja. Und ich konnte gar nicht so schnell reagieren, der hat mich festgehalten und einen Kollegen gerufen. Mhm. Und da haben die mich mit ins Büro genommen. Ja. Weil ich wollte das ja nicht, ich wollte ja keine Probleme machen. Ja. Aber da haben die Polizei geholt und ich habe da eine Anzeige gekriegt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja. Und was kam dabei rum? Wie hoch war die Strafe? 500 Euro musste ich zahlen. 500 Euro. Ja, und das Problem ist, das eigentliche Problem, ich lebte 3 Jahre in einer festen Beziehung bei meiner Freundin. Mhm. Und die wusste davon nichts. Mhm. Ja, und die hat das dadurch halt rausbekommen. Weil halt Brief natürlich von der Staatsanwaltschaft kam. Mhm. Ihr wohnt zusammen? Jetzt nicht mehr. Aber damals habt ihr zusammen gewohnt? Damals haben wir zusammen gewohnt. Und da hat sie den Brief gesehen, den Umschlag? Sie hat das gesehen und dann war ich halt in Zugzwang und musste halt darlegen, was da gelaufen ist. Und da hat die gesagt, verpiss dich, du Schwein. Und dann hat sie mir gesagt, ich habe einen Tag Zeit, meine Sachen zu packen und dann kann ich abhauen. Ja, und wie gesagt, das war die Wohnung meiner Freundin, und jetzt wohne ich im Moment bei meinen Eltern und suche was Neues. Aber die Eltern wissen nicht, was los ist? Die Eltern wissen nicht. Nee, also es weiß jetzt nur deine Freundin und ein paar tausend Leute noch. Ja gut, so. Über den Daumen. Ja, Leute im Supermarkt, die mich gesehen haben. Ja. Also, wenn es denn stimmt, ist das natürlich schon dramatisch, ne? Man so wegen so einer Geschichte, so eine Beziehung, die so lange gehalten hat. Ja, natürlich, verliert. Wir wollten auch Kinder haben und eigentlich schon mit Heirat hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und da war nichts zu machen mit erklären, verzeihen, sich vielleicht genau im Einzelnen mitteilen und so, du konntest gar nicht mit ihr reden. Nee, eigentlich nicht, also weil ich denke mal, das kommt daher, da meine Freundin nächstes Mal von einem Exhibitionisten belästigt worden. Ach du lieber Gott, ja, dann war sie natürlich. Ja, und war die auch, das wusste ich gar nicht, hatte mir das dann unter Tränen erzählt, als sie halt einen Brief gefunden hat, und da war die halt, da war die 14 und da war die halt in psychiatrischer Behandlung und sowas wegen. Verstehe. Und da war natürlich überhaupt keine Chance mehr. Du bist 32. Ich bin 32. Wie viele Jahre machst du das eigentlich schon? Also ich mache das jetzt, als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, war ich 28. Mhm. Und nach dem ersten Jahr, also mit 29, habe ich damit angefangen. Ach so, so frisch, so relativ frisch ist das. Warum? Wie kam das? Warst du unzufrieden in der Beziehung mit deiner Freundin? Also in der Beziehung nicht. Also mein Problem war einfach, beim Sex, es hat mir immer der Kick gefehlt, der gewisse Kick. Aha. Und den hattest du den mit anderen Frauen? Ich hatte ihn auch vorher mit meiner Freundin. Mhm. Aber irgendwie war das nicht mehr das Wahre. Das heißt, also jetzt ganz... Wir haben uns geliebt, aber es war nicht mehr das Wahre, verstehst du? Ja, verstehe. Das heißt, ganz ja, blöd interpretiert, du sagst, deine Freundin war schuld daran? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das war mein Fehler. Mhm. Nur, so, jetzt seid ihr wie lange getrennt? Jetzt seit 4 Wochen. Ach so, auch alles noch ganz neu. Ja, wie gesagt, ich habe die Sache 2 Monate halt von meiner Freundin verheimlicht. Mhm. Also es dauerte 2 Monate, bis ich halt die Post bekommen habe mit dem Bußgeldbescheid. Und da hatte ich nichts erzählt in der Zeit. Ja. Und da hatte ich ihm auch gesagt, also dass ich unehrlich wäre. Ja. Und ja, ich hätte ihr das eigentlich sagen müssen. Und nicht so. Und wie gedenkst du dich jetzt weiter zu verhalten? Ja, ich bin jetzt auch in psychiatrischer Behandlung. Bist du? Bin ich, ja. Deshalb, ja. Das hat mich auch sehr mitgenommen, also dass die Beziehung da kaputt gegangen ist und ja. Das heißt, aufgrund deiner Initiative ist jetzt diese Behandlung zustande gekommen? Ja. Ja, das ist doch schon mal ein Fortschritt. Warum hast du mich angerufen? Ja, um dir das zu erzählen. Weil das doch eine Sache ist und, also ich habe es jetzt seit 3 Wochen nicht mehr gemacht. Ja. Ja, und ich hoffe, dass ich das durchhalte. Das hoffe ich auch. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt in Behandlung bist, sind die Chancen ja ganz gut. Ja. Und die Gefahr besteht ja, dass du nochmal erwischt wirst, was äußerst peinlich ist. Natürlich. Oder dass du eventuell eine andere Beziehung, die ich dir sehr wünsche, auch nochmal gefährden würdest, wenn du das nicht aufhörst. Ne? Ja, Michael, alles Gute von Herzen und gut, viel Erfolg bei der Behandlung. Ja, danke. Okay. Tschüss. Sandra, 23 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Sandra. Morgen Domian. Ich grüße dich, was ist dein Thema? Also mein Thema ist, bei mir läuft das im Sex wieder gut, also sprich, ich war Erotik-Girl im Internet und habe mit meinem Partner im Internet Sex gehabt. Du hast mit deinem Partner? Im Internet Sex gehabt. Im Internet Sex gehabt? Mit dem Menschen, mit dem Mann, mit dem du zusammen bist? Ja. Aha. Ja. Wieso im Internet und warum nicht real? Ja, also es war schon real. Also mir konnten die Leute zugucken dabei. Und ja, nein, ich meine, warum hast du nicht real mit deinem Partner Sex? Doch, habe ich schon, aber eben das war nicht so, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Also fangen wir mal ganz von unten an, von vorne an. Wie lange bist du mit deinem Partner zusammen? Also ich 6 Jahre mittlerweile. 6 Jahre? Ja. Fast eine Jugendliebe. Du bist 23 und 6 Jahren kennengelernt. So. Und der Sex hat so ein bisschen nachgelassen im Laufe der Jahre? Genau, ja. Am Anfang war es halt noch wunderbar und schön und dann hatte ich aber festgestellt, ja, wir hatten immer Fenster offen und sowas, also so, dass uns jeder reingucken konnte. Mhm. Und ich fand das irgendwie sehr erregend, ja. Das Aha. hätte ja jeder reingucken können und ich fand das super toll, das Gefühl, beobachtet zu werden. Mhm. Das war für mich eigentlich erregend. Und so kam die Idee zustande, das im Internet zu machen? Das im Internet zu machen. Ich muss dazu sagen, ich bin ins Internet eigentlich erst allein. als Person gegangen, weil mir das halt auch gefallen hat. Und ich habe mir halt selber meine Vorstellung sexuell gegeben. Also sprich, das, was mir an Sex gefallen hat, das habe ich den Leuten halt gezeigt. Hm? So, jetzt erzählst du uns mal genau, was das bedeutet im Internet. Wie kannst du dich da präsentieren? Wie funktioniert das? Also ich konnte mich präsentieren, indem ich mich halt auf eine bestimmte Chatline gesetzt habe und habe eben gesagt, Leute, ihr könnt mich angucken, ihr könnt halt... So, dafür brauchst du natürlich eine Cam, ne? Eine Kamera. Genau. Das heißt, da steht irgend so eine, wahrscheinlich so ein kleines Gerät vor dir in deinem Raum. Genau. Und dadurch kann man dich dann anwählen mit einem bestimmten Programm, ne? Ja. So, ja. Und dann wählt man dich an und dann hat man, kann man im, quasi auf dem Computerbildschirm, kann man so ein kleines Fernsehbildchen sehen, so ein Videobild, und kann dich beobachten, was du da gerade in deinen vier Wänden machst. Ja, und eben auch, was man halt sehen möchte. Mhm. Das fand ich halt auch sehr erotisch, obwohl, ohne dass man mich halt anfasst oder ohne dass es real von einem anderen Menschen, also ich wollte die Menschen nicht sehen, der mich beobachtet, sondern ich wollte halt so sehen, zeigen, was ich bin und verstehe, was die, ich für Vorstellungen die saßen haben. Einfach vor ihrem Computer, haben mit dir gechattet. Genau. Und du wiederum warst visuell für sie wahrnehmbar via Cam. Ja. So, was ist da genau dann passiert? Da hast du da masturbiert vor allen Leuten oder wie? Ja, auch. Auch? Auch. Ja, also es kam halt drauf an. Weil, also die Jungs haben zum Beispiel gesagt, hier streichel ich mal am Oberschenkel und dann hast du das genauso gemacht. Genau, so. Über stundenlang, wenn wir das wollten. Und das hat dir Spaß gemacht? So, ja, das jetzt, hat mir Spaß gemacht. Wie kommt jetzt dein Freund mit in die Geschichte rein? Was ist da genau passiert? Also mein Partner, ich habe dann festgestellt, dass mich das halt, dass ich halt noch mehr möchte, außer eben alleine vor der Kamera zu sitzen und das halt zu machen, und hatte meinen Partner daraufhin angesprochen und er war von der Idee hellauf begeistert. Mhm. Ja, da ich immer gesagt habe, es gefällt mir, ich finde es schön, wollen wir das nicht einfach mal ausprobieren? Und er dann, ja klar, weil sexuelle Vorstellungen sind ja eigentlich in jeder Partnerschaft und wir wollten das halt ausleben. Mhm. Ja, und dann haben wir es einfach gemacht. Ich fand das... Ja, was heißt, wir haben es gemacht? Ist er denn mit vor die Cam gegangen? Ja, er ist einfach mit vor die Cam gegangen und wir haben es dann halt vor allen Leuten gemacht. Ja. Da war aber mehr als offenes Fenster, ne? Haben euch da gesehen wahrscheinlich. Ja. Mhm. Und wie oft ist das vorgekommen? 3-4 Mal. 3-4 Mal? Ja. Und das war's jetzt? Und seitdem hat eure Beziehung, eure Sexualität wieder so einen Kick oder plant ihr noch mehr? Ja, es hat wieder einen Wert, die Sexualität, da er wieder auf mich eingeht und es nicht irgendwie Blümchensex ist und Langeweile. Verstehe. So auf den, ich muss unbedingt oder es ist der Bedarf da. Und soll das denn jetzt nochmal passieren vor der Cam? Na, momentan kann es gar nicht mehr passieren. Also, ich sag mal, ich möchte jetzt erstmal meine Ruhe wieder haben, ich war einfach bloß mal zum Aufpeppen. Ja, keine schlechte Idee, ne? Um so ein bisschen Würze in die vielleicht etwas routinierte Sexualität zu bringen. Ein paar Mal vor die Cam sich zu setzen mit dem Freund und dann Cam wieder abschalten und zu sagen, jetzt sind wir wieder bei uns und es macht uns viel Spaß. Ja. Ja, interessant. Danke, dass du es uns erzählt hast, Sandra. Okay. Alles gut. Wiederhören. Tschüss. Boris, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Halt, ich hab ihn noch nicht. Hier ist er, 24. Hallo Boris. Guten Morgen. Morgen. Was ist dein Thema? Was geht's? Ja, es geht von der Sendung her. Und zwar, ich habe ein Problem gehabt. Ich war 2,5 Jahre mit meiner Ex-Frau zusammen. Mhm. Frau. Ja, Ex-Frau. Also war 2,5 Jahre, also Freundin und Freund. Und danach haben wir geheiratet. Nach 3 Monaten habe ich mich wieder scheiden lassen. Weil einfach das Problem da war, am Anfang von der ganzen Beziehung, war der Sex wunderbar. So, dann ging das immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann habe ich irgendwann nur noch gedacht, scheiße, das ist Arbeit, ich kann nicht mehr. Und auch mit ihr darüber geredet, aber es war ihr irgendwann egal. Wie, das begann dann wirklich durch die Heirat? Das letzte Viertel von den 2,5 Jahren. Mhm. Und dann durch die Heirat nochmal extremer. Was heißt denn? Es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wie habe ich es mir genau vorzustellen? Ja, also, dass ich da unten liege, sie ihr Vergnügen hat und irgendwo eine Strichliste führt, dass sie einen Orgasmus hat. Mhm. Und Wund und Heilsalbe war mein bester Freund. Wund und Heilsalbe war dein bester Freund? Ja. Wie oft musstest du denn ran pro Tag? 6 bis 7 Mal. 6 bis 7 Mal? Das ist ja unglaublich. Das hast du geschafft überhaupt? Körperlich? Also wie andere, wie Bodybuilder oder sonstiges Aufputschmittel nehmen, um ihre Muskeln zu bauen, so, das habe ich halt irgendwo gebraucht, um irgendwo ein bisschen fit zu bleiben, damit ich schon arbeiten gehen konnte. Das ist ja unglaublich. Also du warst körperlich imstande dazu, 7 Mal mit deiner Frau zu schlafen? Ja, den ganzen Tag verteilt jetzt. Naja, immerhin, immerhin, immerhin. Also nicht aber, lang, ne? Aber so beim sechsten Mal, geschweige denn beim 7. Mal, war es nicht mehr dein Ding. Nee, also absolut nicht mehr, weil irgendwo hat es bei mir keinen Spaß mehr gemacht. Es war nur noch Arbeit. Aber mich wundert, dass du dann überhaupt noch zu einer Erektion gekommen bist. Ja, ich habe sehr viel Vitaminzeug und so weiter genommen. Ja, von Vitaminen kriegst du doch keinen Hoch mehr. Ja, da war auch alles möglich. Ich bin auch mal beim Arzt gewesen, der hat gesagt, ja, ein bisschen was zu viel. Er hat gesagt, ja auch. Aber ich habe irgendwo so eine rosa-rote Brille angehabt und dachte, ja toll, und habe nicht irgendwie gesehen, dass da ein Problem bei entstand, weil ich hatte auch Probleme dadurch auf der Arbeit, keine Konzentration mehr. Und wieso? Durch diese Medikamente oder was? Nee, durch die ganze Aktion. Durch die ganze Aktion, ne? Ich frage mich da, was du da für Präparate eingenommen hast, die dich potent gemacht haben. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht, ich meine gut, wenn ich heutzutage Sex habe, ich habe verdammt lange hintereinander, also ist nicht irgendwie so nach halbe Stunde Adios Amigos, also es dauert auch schon 2-3 Stunden, so ist es nun auch. Aber auch eben, im Moment habe ich keine feste Beziehung, das heißt dann auch, wenn ich mal einen Sex habe, dann dauert die ganze Geschichte eben 2-2,5 Stunden. Also du bist schon von guter sexueller Kondition, ja, kann man so sagen, ja. Ja. So, dann hat das ist wirklich unglaublich, das habe ich noch nie gehört, das hat das dazu geführt, dass dann auch noch diese frische Ehe auseinanderging, weil deine Freundin von dir zu viel Sex haben wollte. Das war nicht der einzige Grund, aber es war mit einem Grund und der war schon für mich eigentlich schon genügend, nur im Endeffekt ist es dann, weil sie wahrscheinlich immer noch zu wenig hatte und sie auch wo gearbeitet hat, wo sie auch sehr viele nackte Menschen sieht, also ein normaler Saunabetrieb. In einer normalen Sauna oder in einer Sexsauna? Nein, in einer normalen Sauna. Eine ganz normalen Sauna. Mhm. Ja, das heißt, da war sie schon hoch erregt, wenn sie dann nach Hause kam. Und hat dann auch andere Leute eben getroffen und dies. Und hat dann irgendjemand anderen getroffen. Mhm. Und dann sind sie, ja, dadurch ist dann der Grund gekommen wegen der Scheidung. Hast du denn mit ihr mal darüber geredet oder hast ihr gesagt, das kann ich nicht, das ist mir zu viel? Habe ich ihr gesagt, aber sie hat es ignoriert. Und wie kam das, dass sich das so entwickelt hat, dass sie am Anfang eurer Beziehung nicht so drauf war, nicht so scharf drauf war? Ich weiß es nicht. Also ich habe sie gefragt, wieso auf einmal auf gut Deutsch nymphomanenhaft? Ja. Wieso auf einmal so extrem? Ja, bist du noch dran? Ja, klar, ich höre. Ich bin gespannt, was sie geantwortet hat. Ja, wieso auf einmal so extrem? Mhm. Oh, und da meinte sie, keine Ahnung, also wüsste nicht, sie hätte nur einfach Lust darauf. Mhm. Mhm. Weil gut, wir haben auch am Anfang mal ausprobiert, im Wald, an See, also auch in der Öffentlichkeit, aber wo nicht so unbedingt viele Leute waren, also wo wir für uns alleine waren. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Anfang dir sicher gut gefallen hat. Ja, auf jeden Fall. Aber dann gab es irgendeinen Punkt, wo das gekippt ist, wo du dachtest und sagtest, nee, das habe ich keinen Bock drauf. Ja, genau. Warum hast du das denn überhaupt bis zum Schluss dann so mitgemacht? Hättest du sagen können, nee, Mädchen, 2 Mal reicht. Ja, ich sag mal, ich hab sie geliebt. Sie hat mich auch am Ende der, also wo ich mich abscheiden lassen sah, hat sie mich auch betrogen. Mhm. Weil, also was, ich denke mal noch nicht mal von den Gefühlen her, aber eigentlich von ihrem Körper her, weil sie eben mehr brauchte. Oder wie sie es sagte. Das zeichnete sich dann ja schon ab während oder kurz vor der Eheschließung. Wieso hast du sie überhaupt geheiratet? Das frage ich mich heute auch. Mhm. Aber nur gut, aber das muss ja da. Warum habt ihr geheiratet? Warum? Ich sag mal so, ich habe so eine rosa-rote Brille angehabt, habe alles schön gesehen und habe mir von keinem reinreden lassen. Und habe gesagt, das wäre es. Sie ist auch wesentlich älter als ich, also was heißt wesentlich älter? 7 Jahre älter als ich. Und habe gedacht, okay, die ist reif, die weiß, wo es lang geht. Und dachte, das wäre es, aber naja. Hast du Kontakt mit ihr noch? Zu Nein. ihr? Nein, Nein, gar nichts mehr. Du weißt Nein. auch nicht, wie sie lebt und was sie tut. Ich weiß, wo sie lebt, also nicht den Ort, aber in welchem noch welchem Bundesland. Ja. Aber ich will auch gar keinen Kontakt mehr. Ich will auch nicht mehr wissen, was sie macht. Ja. Also du wünschst dir jetzt eine Freundin als nächste, die schon interessiert ist, aber alles in Maßen. Ich meine, ich habe ein halbes Jahr lang, bis ein Dreivierteljahr lang danach, also kein Sex mehr unbedingt haben wollen. Ja. Da waren viele Frauen davon begeistert, die einen einfach nur toll fanden. Okay, der redet, das ist mein Mann, der mit denen, mit den Frauen redet. Aber die wussten eben nicht, dass ich eben ein Problem habe. Aber das hat sich mittlerweile wieder reguliert. Ja, ich habe dann nach einem Dreivierteljahr jemanden kennengelernt. Die hat mir auch dann wieder irgendwie, sag ich mal, das hört sich jetzt blöd an, aber das Ganze wieder neu beigebracht, auch gezeigt, dass das Ganze wieder Spaß, also wirklich Spaß macht. Wie lange bist du jetzt getrennt von der Freundin, von der Frau? 2 Jahre. Ja. Ja, Boris, dann wünsche ich dir wirklich so eine Frau, mit der du das im guten Einvernehmen alles praktizieren kannst. Und weiterhin alles Gute. Ja, ich wollte noch mal sagen... Du bist weg. Mareike, 24 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Mareike. Ja, hallo. Ich grüße dich, um was geht's bei dir? Also mir geht's, also ist eigentlich zu dem Thema von gestern, da bin ich aber nicht mehr dran gekommen. Also zu dem Thema, seitdem funktioniert mein Sex wieder. Genau. Also ich hatte ein Erlebnis in meiner Kindheit. Mit 12 Jahren wurde ich in Stade sexuell missbraucht. Ja. Und mein Sexleben hat in dem Sinne beeinflusst, dass ich bei meinem nächsten Freund beim Sex immer an diese Momente gedacht habe. Und dadurch hat es nicht geklappt. Ja. Und also du warst damals 12 Jahre alt. Ist das einmal passiert oder ist das mehr? Einmal. Wo und wie ist das passiert? Ich wurde in ein Auto hereingezerrt. Ja. Also ich bin mitgefahren, eher gesagt. Ja. Und weil ich war von einer Geburtstagsparty, bin ich nach Hause gekommen und da hat mich ein Mann gefragt, ob ich mitfahren will. Mhm. Da bin ich mit eingestiegen und da hat er mir die Augen verbunden und mich missbraucht. Also vergewaltigt? Ja, sexuell. Und dann, was ist danach passiert? Danach, also ich habe es für mich behalten. Weil ich meine, er hat es dann getan und hat er dich dann aus dem Auto rausgeschmissen oder wie? Er hat mich dann irgendwo in Stade, hat er mich dann wieder rausgeworfen, nachdem er mich missbraucht hatte. Ja. Ich wurde dann von einem Fußgänger wurde ich aufgegabelt. Ne? Ja. Ja, und dann wurde ich zur Polizei gebracht und ich hab gesagt, wir haben ein Spiel gespielt beim Kindergeburtstag. Dann bin ich rausgegangen und gestolpert und die anderen Freunde sind weggerannt. Also ich habe es für mich behalten und mir eine Lügengeschichte ausgedacht. Und hast du es niemandem erzählt? Nein, erstmal nicht. Und dann war es so, als mein erster Freund Schluss gemacht hat, habe ich ihm mein Herz ausgeschüttet, weil ich ihn zurückhaben wollte und habe ihm das halt erzählt mit dem Missbrauch. Ja. Es hat zwar nichts daran geändert, dass er mich verlassen hat, aber dadurch bin ich zur Polizei gegangen und habe halt das mit dem Missbrauch habe ich der Polizei dann erzählt. Ja. Der Täter wird halt jetzt gesucht. Und dadurch haben es halt auch meine... Ja, warte mal, wann war das? Wie lange ist das her, dass du es der Polizei erzählt hast? Das ist jetzt circa 4 Jahre ist das jetzt her, 4 Jahre. Weil du sagst, der Täter wird jetzt gesucht. Dann ja, wird der schon immer noch gesucht. Ne? Immer noch gesucht. Und das ist ja dann schon über 12 Jahre her. Das ist ja fast unmöglich unter Umständen. Ja, ist auch unmöglich. Also ich denke auch, da wird auch keiner mehr gefunden werden. So, du hieß ja das Thema gestern, seitdem funktioniert mein Sex wieder. Genau. Und ich hatte dann nämlich, durch meine Eltern hatte ich 100 Stunden Gesprächstherapie. Ja. Bei einem Psychologen. Ja. Und da habe ich halt Erfahrungen gesammelt. Also unter anderem sollte ich mir die Gedanken, die ich beim Sex hatte, mit meinem alten Freund vorstellen, die Gedanken, die ich an diesen Missbrauch hatte und sollte die in gute Gedanken, zum Beispiel an Blumen, sollte ich sie umformen. Ach so, heißt das, dass unser Thema gestern, seitdem funktioniert mein Sex wieder, beziehst auf diese Therapie? Ja, genau. Dass du sagst, also seitdem ich diese Therapie, diese 100 Stunden gemacht habe, seitdem kann ich auch den Sex wieder genießen? Ja, ah, dann Danach hatte ich auch einen Freund, den habe ich jetzt immer noch, mit dem bin ich glücklich zusammen. Ja. Und mit dem hatte ich dann halt auch Sex. Mhm. Und mit ihm hatte ich dann das erste Mal erfahren, dass ich, wie schön Sex sein kann. Denn alle diese Gedanken, die hatte ich dann halt nicht mehr. Verstehe. Ja. Verstehe. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen plastisch erklärt, was da in der Therapie passiert ist. Kannst du noch ein Beispiel nennen, wie der Therapeut das gemacht hat, um dich von diesen schrecklichen Erinnerungen wegzuholen? Ja, also zum Beispiel musste ich mich auf ein Sofa legen, ja, auf ein Sofa, die Augen schließen und ich sollte mir diesen Missbrauch vorstellen und sollte so laut schreien, wie ich konnte. Also ich sollte die schlechten Gedanken sollte ich aus mir rausschreien. Mhm. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Ja. Ist das dann einmal gemacht worden? Oder immer wieder dieses Schreien? Das wurde mehrere Mal gemacht, also so von den 100 Stunden. Das war ja auf Tage verteilt, so an 5 Tagen wurde das wieder. Achso. Mhm. Wie merkt man dann, oder wie hast du denn dann gemerkt, Mensch, jetzt tut sich was bei mir, jetzt normalisiert sich das vielleicht mit dem Sex, weil das war ja alles noch Theorie. Na, ich hab's in der Therapie, habe ich nicht gemerkt, halt erst nachdem ich meinen neuen Freund gefunden hatte und mit ihm das erste Mal Sex hatte, da habe ich dann gemerkt, ne? Könnt ihr mir vorstellen, dass aber dann du immer noch Angst hattest, sicher, ne? Als der neue Freund da war, dann mit dem Sexualität zu erleben. Ja, da hatte ich sehr Angst vor. Da habe ich mit ihm auch drüber geredet. Ja. Hatte mir auch ganz offen gesagt, dass es ihm nicht um Sex geht mit mir, weil er mich so liebt, wie ich bin. Ja. Wenn es nicht klappt mit dem Sex, dann muss das nicht sein. Also das hat mir auch wieder Mut gegeben. Ne? Ja. Also das ist jetzt nochmal ganz klares Plädoyer dafür, dass all den Menschen, die so etwas erfahren haben, sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, dass die auf jeden Fall in eine Psychotherapie gehen sollen, genau, ne? So wie du das auch gemacht hast. Ja, ich habe mich auch erst geweigert und jetzt merke ich erst, was wirklich gebracht hat. Und das kann ich auch wirklich allen raten. Und ich glaube, dass man das auch gar nicht alleine schafft, ne? Nee, also ich habe viel älter Hilfe von meinen Eltern gekriegt. Ja, dabei, ne? Ja. Also Mareike, das ist eine schöne Geschichte. Das heißt, der Schluss ist schön, dass es sich so entwickelt hat. Ja. Und dass es dir wieder gut geht und du das auch genießen kannst. Ich danke für deinen Anruf und alles Gute weiterhin. Danke. Jetzt haben wir müssen mal eine Pause machen, 1.37 Uhr und 19 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 4 Sekunden. Hier ist Radio 1 live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Christiane ist da. Christiane. 29 Jahre. Guten Morgen. Morgen, Domian. Bei mir geht es darum, ich würde gerne die Leute vor dem lieben Freund Alkohol ein bisschen warnen. Mhm. Es ist zwar so, dass ich mein Leben eigentlich noch total im Griff habe, dass ich aber trotzdem nächsten Mittwoch bereit bin, freiwillig in die Klinik zu gehen. Mhm. und dass ich da wahrscheinlich erstmal 20 Wochen weg bin. 20 Wochen? Mhm. Das heißt, du bist Alkoholikerin? Jein. Also es ist so, dass ich das Problem Alkohol habe, ganz klar. Mhm. Dass ich auch aufgrund dessen meine ganzen Hobbys und Freunde und so weiter vernachlässige. Mhm. Dass mir das Verständnis zu dem Wort Alkoholikerin wohl noch fehlt. Ja. Aber erkannt habe, dass ich hier weg muss. Ja. Wie viel trinkst du? Genug. Also unter der Woche trinke ich so, also wenn ich morgens noch arbeiten gehe, trinke ich 5 Flaschen Bier. Mhm. Oder 1,5 Flaschen Rotwein. Am Tag oder morgens schon? Abends. Abends. Mhm. Abends. Aber dann geht es mir morgens noch gut. Ja. Und wenn es mehr wird, wird es schwierig mit dem Arbeiten gehen. Aber ist halt definitiv zu viel. Und das ist, kann man fast sagen, regelmäßig so? Ja. Mhm. Aber während des Tages trinkst du nichts? Nein, gar nicht. Mhm. Also das kann ich schon noch. Ich kann auch meine Arbeit noch nachgehen, weitestgehend. Mhm. Was arbeitest du? Ich bin in einem großen Chemieunternehmen und habe auch einen guten Job. Und der macht mir auch sehr viel Spaß. Mhm. Ich denke, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die vielleicht rechtzeitig noch die Notbremse gezogen haben. Wie lange läuft das denn schon so, dass du so viel trinkst? Hat irgendwie mit 16 hat das angefangen. Mit 16 dann, schon? Nein, wenn jeder halt anfängt zu trinken. Ja, ach so. Und das wurde dann immer mehr. Mhm. Und die letzten 5-6 Jahre war es wohl zu viel, denke ich. 5-6 Jahre ungefähr. Ja. Mhm. Also ganz extrem war die letzten 3 Jahre. Mhm. Hast du denn schon mal von dir aus versucht, es einfach mal sein zu lassen? Ja, klar. Also, oft schon? Ja, also vor allem ganz extrem jetzt im letzten halben Jahr. Mhm. Und da habe ich auch die Erkenntnis gewonnen, dass das halt nicht klappt. Mhm. Wie viele Tage hast du geschafft? 6 Wochen. 6 Wochen, immerhin. Mhm. Und dann kam der Rückfall. Richtig. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, so okay, so geht's nicht. Warum sträubst du dich gegen das Wort Alkoholikerin? Du bist Alkoholikerin. Weil ich unheimlich viele Probleme habe. Das ist jetzt nicht der Alkohol... ist zu einem Problem geworden im Laufe der Zeit. Mhm. Dann sagen wir, du bist auch Alkoholikerin und hast auch noch andere Probleme. Ja, das passt besser. So könnte man es sagen. Mhm. Immerhin erstaunlich und Respekt, dass du von dir aus gesagt hast, ich muss was unternehmen, ich gehe in eine Klinik. Genau. Und 20 Wochen ist eine verdammt lange Zeit. Ich weiß, ich habe auch irre ein sehr lang gutes das. Gefühl dabei und deswegen rufe ich auch bei dir an. Also weil ich denke, ich habe mich inzwischen im Griff. Ich möchte nur die Leute warnen. Ja, du scheinst dich offensichtlich auch nicht im Griff zu haben, sonst brauchtest du nicht die Klinik. Nein, das ist korrekt, aber ich habe jetzt verstanden, dass ich was ändern muss. Ja. Das hat mir Klick gemacht und ich habe gemerkt, so geht's nicht. Was hat denn diesen Klick ausgelöst? Der Klick war, dass ich mich vor einem halben Jahr von meinem Freund getrennt habe, mit dem ich zusammen gewohnt habe. Mhm. Wir wollten auch irgendwann mal heiraten und es ging nicht mehr, weil wir beide viel, viel, viel zu viel getrunken haben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ziehe ich aus. Mhm. Wir versuchen beide unser Problem in den Griff zu kriegen mhm. und schauen dann weiter. Mhm. Und ich bin ausgezogen, es hat mich ein Heidengeld gekostet und dieser Versuch ist komplett in die Hose gegangen. Inwiefern? Es war halt im April, danach folgte halt der Mai mit meinen 6 Wochen ohne. Ja. Er hat halt so weitergemacht, hat inzwischen eine neue Freundin und ich stehe jetzt da. Das war der Punkt, wo ich dann wirklich begriffen habe, so geht's nicht. Was war der Punkt, nachdem du dann nach den 6 Wochen wieder rückfällig geworden bist? Mhm, genau. Aufgrund der Tatsache, dass ich verstanden habe, mein guter Vorsatz auszuziehen, um unsere Beziehung zu retten, hat nicht funktioniert. Ja. Und daraus hatte ich damals überhaupt die Kraft, so lange nicht zu trinken. Mhm. Weil ich unsere Beziehung retten wollte. Hat er denn eine neue Freundin gehabt schon innerhalb dieser 6 Wochen? Ja. Also hat dich das auch noch zurückgeschlagen? Mhm, genau. Ja. Ich verstehe. Das war die große Enttäuschung. Richtig. Damit bist du nicht fertig geworden und hast wieder zum Alkohol gegriffen. Genau. Und somit waren die ersten, dieser Erfolg der 6 Wochen war passé danach. Weggewischt, ja. Mhm. Mhm. Dahin gestorben. Gab es eigentlich so in den letzten Jahren eine Steigerung, so was die Quantität des Alkohols? Klar. Ja, auf jeden Fall. Also. Was ist eigentlich im Moment? Hast du gerade auch was getrunken? Nee, gar nicht. Ich darf ja nicht. Sonst komme ich nächsten Mittwoch nicht in die Klinik. Ach so, da gibt es so eine Vorlaufphase. Ja, du darfst vorher eine ganze Weile nichts trinken. Mhm. Also seit letzten Samstag. Fällt es dir schwer? Nein. Ich weiß ja jetzt, wofür ich das tue. Mhm. Ich weiß, dass das geht. Das ist schwer. Das ist auch nicht einfach. Ich habe auch Tabletten. Aber wenn du weißt... Tabletten dafür, dass du das... hattest du so eine Art Entzug? Ja, das... sind so... Beruhigungstabletten, ein bisschen Psychopharmaka, ja, genau, sowas, ja. Mhm. Mhm. Das ist einem halt ein bisschen leichter fällt. Wir rekapitulieren nochmal. Es waren am Abend 5 Flaschen Bier zum Schluss, so ungefähr, und eine Flasche Wein. Nein, getrennt. Also entweder anderthalb Flaschen Wein oder 5 Flaschen Bier. Ja, nur anderthalb Flaschen Wein. Während der Woche. Ja, anderthalb Flaschen Wein ist ja schon eine ganze Menge. Ist zu viel, ja. Und wenn man das regelmäßig trinkt und das trinken muss, ist es natürlich heftig. Ist zu viel, richtig. 20 Wochen weg, ganz weg. Wie erklärst du das mit deinem Umfeld? Das hat das Umfeld sehr gut aufgenommen. Also, du gehst ganz offen damit um. Mhm. Ich habe das auch meinen Eltern jetzt erklärt, das war so meine letzte Sorge. Mhm. Die haben das sehr, sehr gut aufgefasst, weil die sich auffreuen, dass ich die Notbremse wirklich noch rechtzeitig gezogen habe. Weil noch läuft mein Leben, in Anführungsstrichen. Und ich sag mal, in einem halben Jahr hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen. Und du kannst dann nach diesen 20 Wochen auch wieder in deinen Beruf zurückkehren. Ja. Das geht. Ja. Ja, toll. Ich finde das auch klasse. Und ich möchte die Leute echt anregen, die vielleicht sich noch so ein bisschen Gedanken machen, ob sie vielleicht auch ein Problem hätten, dass sie sich rechtzeitig Gedanken machen. Weil man kann, glaube ich, noch viel retten. Das sind tolle Appelle. Aber meine Erfahrung ist so mit Alkoholikern, das wirst du selbst auch wissen, solange man sich selbst überhaupt nicht als Alkoholiker sieht, überhaupt nicht sieht, prallen solche Sätze an einem völlig ab. Ne? Da sagt man mir, ja, ich doch nicht. Nein, überhaupt nicht, stimmt ja bei mir gar nicht mehr. Sonst würde ich mit Sicherheit nicht dahin gehen. Nein, bei dir nicht. Nein, das ist mir schon klar. Ich sag nur so, wenn jemand noch nicht so weit ist, wie du es bist, aber auch schon ziemlich im Sumpf drinsteckt, der ist so schwer erreichbar durch Worte. Richtig. Das hat bei mir auch nicht funktioniert. Dennoch haben deine Worte vielleicht die erreicht, die gerade so auf der Kippe sind oder die in deiner Phase sind. Hoffe ich. Ich hoffe es auch, Christiane. Okay. Alles Gute und ja, gute 20 Wochen. Ja, und dir noch eine schöne Sendung. Danke sehr. Tschüss. Danke, tschüss. Thomas, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Thomas, um was geht's? Domian? Ja. Okay, jetzt höre ich dich. Ja. Also, mein Thema ist heimlich schwul. Heimlich schwul? Ja. Warum? Ich lebe 7 Jahre in einer heterosexuellen Beziehung. Ja. Und seit 7 Jahren? Seit 7 Jahren. Ja. Und habe vor 4 Jahren ungefähr entdeckt, dass ich auch die Neigung Männer halt in mir habe. Ja. Wie hast du das entdeckt? Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie auf die Straße gegangen. Ich kann es gar nicht genau sagen. Und irgendwie habe ich auch Männer angeguckt. Und dann hat sich das irgendwie im Laufe von Monaten plötzlich gesteigert. Und da habe ich plötzlich gemerkt, das ist nicht normal. Du findest plötzlich Männer attraktiv, Frauen attraktiv. Wie findet man das denn plötzlich? Ertappt man sich dabei, dass man einem Mann auf den Hintern guckt auf der Straße? Oder wie empfindet, wie funktioniert sowas? Ich glaube, es war der erste Augenkontakt, das Gesicht, die Optik und alles. Und irgendwie fand ich das dann gut und habe gedacht, mein Gott, der sieht gut aus. Und so hat sich das dann entwickelt. Mhm. Und dann hat das sehr lange Zeit gedauert, bis ich dann irgendwann mal ersten sexuellen Kontakt zu einem Mann hatte. Ich glaube, es dauert dann auch noch sehr lange, bis man sich eingesteht, überhaupt eine sexuelle Lust auf einen Mann zu haben. Ja, natürlich. Also ich habe das so empfunden, weil ich empfinde meine Freundin, mit der ich zusammenlebe, eigentlich als Traumpartnerin. Mhm. Und habe gedacht, das kann nicht sein. Du lebst in einer heterosexuellen Beziehung, du kannst nur sie lieben, das geht einfach nicht. Und dann ist bestimmt ein Jahr vergangen. Ja. Irgendwie hat sich eine Chance ergeben, es einmal auszuprobieren. Und ich habe mir gesagt, wenn du das gemacht hast, dann bist du geheilt und brauchst das nicht, weil dann hast du das einmal durchlebt und gut ist. Ja, aber von wegen. Ja, von wegen. Mhm. Es war im ersten Moment wirklich so. Ich habe gedacht, okay, das Gefühl war weg, aber scheiße, nach einem halben Jahr kam es wieder. Mhm. Wo hast du denn, wie kam es denn zu dieser ersten sexuellen Begegnung mit einem Mann? Wo hast du den kennengelernt? Eigentlich schäme ich mich sehr darüber, das zu sprechen, aber ich sag's dir ehrlich, ich war auf einem Parkplatz. Mhm. So ein Schwulentreff. Mhm. Mhm. Davon hattest du gehört, dass da Männer, Jungs hinfahren und dann hast du gedacht, ich fahr da auch mal hin. Ja, mein Bruder hat mir durch einen ganz dummen Zufall davon mal erzählt. Mhm. Wir sind daran vorbeigefahren, weil wir auf dem Weg waren und er sagte, hier treffen sich angeblich immer Schwule. Achso, und das war der Funke für dich. Ja, und da habe ich gedacht, Mensch, wo kann ich das mal finden? Und da bin ich da hingefahren, bestimmt 50 Mal immer wieder nach Hause gefahren und irgendwann habe ich gesagt, heute fährst du hin und heute tust du. Hat es dir gefallen, das erste Mal? Nein, ich glaube, ich konnte es nicht genießen. Mhm. Es war irgendwie, ich war viel zu sehr aufgeregt, aber ich hatte das bekommen, was ich mir vorgestellt hatte. So, du bist 28, du bist seit 7 Jahren verheiratet. Sagst, nicht verheiratet, einfach in einer Beziehung. In der Beziehung, ja, genau, in der Beziehung, ich habe mich jetzt vertan. Und sagst, das ist eigentlich meine Traumpartnerin, nach wie vor. Ja. Mhm. Hast aber jetzt seit 4 Jahren Sex mit Männern. Sind das immer so anonyme Begegnungen oder hast du einen festen Partner? Es ist leider sehr viel stärker geworden und ich möchte echt behaupten, dass der Part an Männerinteressen jetzt mittlerweile überwiegt. Ich habe seit letztem Jahr jemanden kennengelernt, der ist genau in derselben Situation wie ich, hat ja auch eine 7 Jahre Beziehung und hat das aber ruckzuck beendet, in der Hoffnung, dass ich das auch beende. Mhm. Aber irgendwie konnte ich nicht. Mhm. Mhm. Und mittlerweile fühle ich mich so schlecht, auf Deutsch gesagt, ich fühle mich einfach nur beschissen, weil ich kann ihr kaum in die Augen gucken und ich kann nicht damit leben, was ich mir eigentlich gebaut habe in den letzten Jahren. Ja, es weiß niemand außer den Partnern, die du hattest bisher, sondern es weiß niemand aus deinem Umfeld. Doch, ich habe letztes Jahr habe ich einfach mal mein Schwein gebrochen und ich habe es meinem Bruder und meiner Mutter erzählt. Ah ja, wie haben die reagiert? Meine Mutter ganz, ganz schlimm, weil ich bin der Letztgeborene und ich glaube der, an dem sie hängt am meisten an mir. Ich verstehe. Und sie ist sehr enttäuscht gewesen, aber sie hat mittlerweile versucht, es zu verstehen. Obwohl sie meint immer noch, es sei eine Krankheit, was natürlich nicht der Fall ist. Ja, und mein Bruder und ich, ich habe es ihm erzählt, wir haben beide geweint und er hat gesagt, egal was passiert, ich stehe zu dir. Ja. Du lebst mit deiner Freundin zusammen in einer Wohnung. Ja. Wie oft hast du denn Sex mit einem Mann, mit Männern? Ja, eigentlich nur mit diesem einen. Mit diesem einen, ja, wie oft kommt es dazu? Es ist regelmäßig, also vielleicht ein, zweimal, dreimal im Monat, weil wir uns nicht allzu oft sehen können, aus zeitlichen Gründen, aber es ist regelmäßig. Würdest du sagen, dass du in diesen Mann verliebt bist? Ja. Oh ja. Ja. Und das macht alles so schwer. Das macht es noch schwerer, als wenn es reiner anonymer Sex wäre, ne? Genau. Und ich fühle mich mittlerweile so in einem Zwiespalt, als ob ich ständig nur im Spagat lebe. Ich sitze auf zwei Stühlen und ich war letzten Monat einmal bei einem Psychologen. Es war aber katastrophal. Es war einfach nur schlecht. Er meinte, dafür brauche ich keinen Psychologen. Der hat einfach nicht erkannt, wie sehr ich leide. Das war das Schlimme. Und ich habe schon so oft versucht, dich anzurufen und plötzlich hat es halt geklappt. Naja, und jetzt freue ich mich. Was würdest du sagen? Was sind die Gefühle? Wie würdest du die Gefühle beschreiben zu deiner Freundin? Die haben abgenommen. Auf der einen Seite möchte ich es mir vielleicht immer noch nicht eingestehen. Auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass das Wichtigste im Leben ist, glücklich zu sein. Aber ich weiß, dass ich nicht mehr glücklich bin. Ich bin eigentlich sehr, sehr unglücklich. Oh, das ist aber ein gravierender Satz, den du gerade gesagt hast. Ja, es ist aber die Wahrheit und ich muss sehr ehrlich zu mir sein. Du bist im Prinzip unglücklich. Ich bin sehr unglücklich. Aber da ist eine Frau, die du sehr schätzt. Absolut. Die eine tolle Frau ist eigentlich. Ich respektiere sie. Und ihr habt 7 Jahre miteinander Geschichte, eine Lebensgeschichte. Aber du bist nicht mehr glücklich. Ich bin nicht mehr glücklich. Sehr unglücklich. Das ist der Satz, Thomas. Ja, aber was soll ich machen? Ich habe schon ganz genau überlegt, wenn ich jetzt ganz aufrichtig bin und das beende und ich bereue den Schritt, weil ich irgendwann doch zu einer Frau tendiere, dann weiß ich ganz genau, so eine Frau werde ich nie wieder im Leben kriegen. Aber du willst jetzt leben und handeln mit doppeltem Netz und doppeltem Boden, ne? Nein. Das kann ich nicht mehr. Nee, das kannst du nicht. Ich weiß, aber so hört sich das an. Also du sagst, wenn ich mich jetzt entscheide für den Mann und wenn dann irgendwann ich wieder zu einer Frau, dann würde ich Angst haben, nie wieder seine zu finden. Das sind so viele Wenns und. Richtig. Ich habe sehr viel über mich nachgedacht und ich glaube, es ist einfach auch die Angst vor einem neuen Lebensabschnitt. Total. Ja, und weißt du, ich glaube, ich fühle mich auch irgendwie feige vielleicht. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Wie ist denn das, wenn schläfst du mit deiner Freundin noch? Nein. Auch nicht mehr? Nein. Seit wann nicht mehr? 17 Monate. 17 Monate schon nicht mehr? Ist sie denn da nicht irgendwie misstrauisch und fragt sie nicht, was los ist? Wir haben da ab und zu drüber gesprochen, aber irgendwie, ich habe sogar schon provoziert, dass sie es sehen muss. Aber ich schwör's dir, sie hat es nicht gesehen. Wie sehen muss? Sie muss, ich habe gehofft, ich habe sie so dahingehend provoziert, dass sie mich irgendwann mal fragt, sag mal, kann es sein, dass du vielleicht bi oder schwul bist? Ja. Weil sie hat es nie gemacht. Wie hast du das denn provoziert? Ach, durch einen ganz dummen Zufall. Wir haben zum Beispiel einmal Domian zusammen geguckt, da war auch so ein Fall. Oder wir haben irgendwie einen Film geguckt, wo plötzlich zwei Männer sich geküsst haben. Ich stell dir mal vor, das wäre hier der Fall. Och, das finde ich gar nicht schlimm, sagst du so. Aber sie hat irgendwie nie geschafft, eins und eins zusammenzuzählen. Oder vielleicht hat sie es schon längst getan und traut sich auch nicht, es auszusprechen. Auch Angst vor den Konsequenzen. Das sagt meine Mutter und mein Bruder auch. Spricht sie das denn nicht an, was los ist, warum ihr nicht miteinander schlaft? Nein, sie sagt immer nur, dann werden wir mal wieder zärtlich miteinander. Also, Thomas, ich könnte schwören, dass da sehr viel Ahnung oder Wissen schon da ist und sehr viel Angst auch bei deiner Freundin. Und ich glaube, ich bin ganz, ganz klar der Auffassung, was ich dir jetzt sage, das ist nicht irgendwie wenn und aber und vielleicht, dass du jetzt, der Punkt ist wirklich längst überfällig, aber du kannst es und musst es jetzt tun. Du musst jetzt die Karten auf den Tisch legen und wirklich einen Schritt in ein anderes Leben offiziell tun, was du schon längst getan hast. Du lebst ja schon ganz anders im Prinzip. Eigentlich ja. Ja. Muss ich hier die Wahrheit sagen oder muss ich es einfach beenden, weil wir uns entliebt haben? Du hast Respekt vor der Frau. Absolut. Dann finde ich auch, dass du ihr das erzählen und erklären solltest. Aber weißt du, ich habe so Angst, die Enttäuschung und die Traurigkeit in ihren Augen zu sehen, ja, weil das hat sie nicht verdient. Ja, aber die wirst du auch sehen, wenn du einfach so Schluss machst. Dann wird sie immer rätseln, ja warum? Und so kannst du es ihr zumindest klar erklären, was los ist. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, was in der Frau, mit der Frau ist. Vielleicht gelingt es ihr ja sogar zu dir eine tiefe Freundschaft aufrechtzuerhalten. Manche können das hinterher nicht, weiß ich nicht, aber nein, du musst was verändern, du musst jetzt radikal dein Leben verändern. Und Domian, wird es mir danach besser gehen? Ich glaube ja. Ich bin sicher, weil dich das so belastet. Ja. In so einer Doppelwelt zu leben. So, es ist ja schon allein schlimm, einen Menschen, den man achtet, respektiert und irgendwie auch liebt, permanent so zu belügen. Das ist schlimm. Es ist schlimm in diese ganze Geheimniskrämerei. Das ist grauenhaft. Ich glaube, es fällt ja ein Stein vom Herzen, wenn du diesen Schritt jetzt ins Licht, ich sag mal, den Schritt ins Licht wagst. Es werden vielleicht tausend neue Probleme entstehen. Und es ist auch keine Garantie, dass du mit diesem Mann nun das Glück deines Lebens findest. Nein. Aber du bist authentisch. Das ist wichtig. Ja. Ich habe auch nur Schiss. Irgendwie, man hört ja immer wieder und man sieht es ja auch, die schwulen Beziehungen sind einfach komplizierter. Und man kann nicht unbedingt auf einen Mann so bauen wie in einer heterosexuellen Beziehung. Ach Thomas, gibt solche und solche. Nee. Sicher? Ja, absolut. Nein, das kann man nicht so verallgemeinern. Sicher, es gibt so diese oberflächliche schwule Szene, wo alles hoppla hoppe geht, aber ich kenne so viele schwule Paare, die lange, 10, 20 Jahre zusammen sind und wirklich glücklich und treu und loyal zueinander stehen. Nein, das kann man nicht so sagen. Bin ich ein Schwein? Warum? Weil ich ihr das verheimlicht habe. Ich glaube, das ist menschlich, allzu menschlich, dein Verhalten. Du hast ja erstmal gesucht nach deiner eigenen Identität. Und du warst ja lange Zeit mit dir selbst nicht im Klaren, glaube ich. Nein, das Perverse ist immer, ich hatte immer das Gefühl von mir, ich wusste immer, was für einen Weg ich zu gehen habe. Mhm. Sei es schulisch, hinterher mit dem Studium und alles. Mhm. Aber ich weiß es leider jetzt nicht mehr. Mhm. Und das macht mich sowas von fertig. Aber ich finde, das, was du alles jetzt... Ich glaube, Thomas, wenn wir beide, sagen wir mal, vor 2 Jahren miteinander telefoniert hätten, dann wäre der Satz viel stimmiger von dir. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es lang geht. Genau so ist es. Ja, aber im Moment bin ich ganz sicher, ich weiß, wo es lang geht bei dir. Und letztendlich weißt du das auch. Aber ich traue mich nicht, ne? Nee, du hast dich bisher noch nicht getraut. Aber ich glaube, du wirst dich bald trauen. Ich muss es auch machen. Denn alle Argumente, alles spricht ja dafür. Alles, was du sagst, schreit ja quasi danach, jetzt konsequent zu sein und ein anderes Leben zu beginnen. Das ganz Schlimmste war, wir waren... Habt ihr eigentlich Kinder? Nein. Nee. Nein. Das ganz Schlimmste, erzähl weiter. Das Schlimmste war, wir waren letzte Woche auf einem Geburtstag, so mit sehr vielen Paaren. Mhm. Ja, und zu späterer Stunde sind halt die Pärchen alle Arm in Arm versunken. Mhm. Und ich stand dann da mit meiner Freundin und konnte nichts machen und habe gesagt, mein Gott, ich würde so gern dazugehören, aber ich konnte es einfach nicht. Ja, aber guck mal, wie schlimm, was du ihr damit auch alles antust. Ich nehme ihr das Glück, was sie eigentlich hätte kriegen können mit einem anderen. Ja, und das musst du beenden, das musst du klarstellen. Vielleicht ist es für sie ja sogar fast eine Erleichterung, zu erfahren, was eigentlich der Grund ist. Ja. Wer weiß, was in ihr alles vorgeht. Vielleicht denkt sie, ich bin nicht attraktiv für ihn genug oder er findet mich abstoßend oder irgend sowas. Kann ja alles sein. Warum kann sie nicht zu mir kommen und mir sagen, ist das so? Nee, weil du verdammt nochmal den Arsch hochkriegen musst und du musst sagen, so ist es. Okay. Thomas, alles Gute. Das wirst du schaffen, ich bin sicher. Ich hab eigentlich gedacht, du trittst mir in den Hintern, weil ich sowas gemacht habe, aber... Ich tritt dir insofern jetzt in den Hintern, dass ich sage, du musst jetzt was tun. Was sollen wir lange über die Vergangenheit schwafeln? Das war, wie es war. Jetzt musst du handeln und jetzt musst du ehrlich sein. Das ist wichtig. Du hast mir sehr geholfen. Alles Gute, Thomas. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche und für heute. Hier von uns, von Domian, von uns live und so weiter. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Michael Jansen, Thorsten Palut, Stefan Gehrig, Corinna Mindermann und Peter Ofsianowski. Wir sehen und hören uns wieder nächste Woche, Montag, 1 Uhr Radio 1 Live und dann auch wieder im WDR Fernsehen. Schönes Wochenende, schöne Nacht noch. Bis dann, ciao.